Bismillah, wassalam ala Rasulullah. Die 92. Frage ist: Hat Allah über alle Gesandten im Koran erzählt? Und er sagt: Allah hat uns ausreichend über ihre Nachricht erzählt, reicht an Ermahnung und ihre Lehre. Allah sagt: Und wir sandten Gesandte, über die wir dir schon zuvor berichtet haben, und andere, über die wir dir nicht berichtet haben. Daraufhin glauben wir an alle Propheten im Detail und zusammenfassend erwähnt werden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht alle Propheten und Gesandte im Koran erwähnt, nur die er wollte. Und das ist ein Beweis dafür. Allah schon sagt, wir haben dir über einige Gesandte berichtet, über andere nicht. Aber wir glauben, inshallah ta'ala, an alle Gesandte. Und das ist auch die Grundlage für unsere Akide, dass wir, inshallah ta'ala, an alle Propheten glauben, ob wir sie kennen oder nicht, ob wir wissen oder nicht. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.